Zum Markten sagst du den Gründungstag der DVJK berichtet denn die Zeitung Le Populaire und ein Radiosender in Senegal über den zweiten Teil für die Vollendung der Sache des Sozialismus aus dem Rechenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas, erstattet vom Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag. Die brasilianische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea veröffentlichte unlängst auf ihrer Internet-Homepage aus gleichem Anlass den Rechenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas auf dem 7. Parteitag in Auszügen. Auf der Homepage erschien ein Foto von Kim Jong-un.